damit herzlich willkommen zu Carstens und Crusoe, dem Podcast für Gestrandete. Mein Name ist Patrick und mit mir hier im Studio sitzt der wunderhübsche Felix, a.k.a. Bubi. Hallo, ich bin Bubi und ich bin auch hier. Ich habe gemerkt, dass ich beim letzten Mal vergessen habe, den Satz zu sagen, der Podcast für Gestrandete, der Slogan des Podcasts habe ich vergessen zu sagen. Ah, schwierig, aber naja, aber solange du den Namen sagst. Ich glaube, es hat niemand gemerkt. Ja, Carstens und Crusoe habe ich glaube schon gesagt, aber den Slogan halt nicht. Wir sind schnell reingestartet in die Folge. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Du bist gerade richtig warm. Ich habe dir ein bisschen was zu trinken gegeben, weil ich habe noch im Kopf drin, dass du gesagt hast, ja, wir haben wenig Zeit. Wir nehmen heute auch ausnahmsweise am Donnerstag auf, nicht wie sonst üblich am Mittwoch, weil es Komplikationen gab, zeittechnische Komplikationen. Ja, ich hatte gestern ein Spiel. Unter der Woche? Ja, das war das letzte Testspiel, bevor die Runde losgeht. Und das ist mittwochs dann? Das sind wir schon im Kreisliga-Update, ja. Und ja, genau, unter der Woche, am Sonntag hatten wir auch noch Testspiel und jetzt wieder Testspiel und jetzt am Sonntag geht's richtig los. Mit offiziellen, oh, jetzt kriegst du gar einen Anruf. Spiele. Oh, scheiße. Ah, will ich kurz rangehen? Ich glaube, ich muss kurz rankommen, ja. Ja, dann. So, hätten wir das. Also weiter geht's mit dem Kreisliga-Update. Ja, genau, am Sonntag hat man Testspiel, das haben wir gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und gestern haben wir auch gewonnen gegen sogar ein Ligist über uns, Höslinswart war das, die spielen Bezirksliga und wir spielen Kreisliga A. Habe ich noch nie von gehört. Ich auch nicht, aber wo ich es so rum erzählt habe, ja, ich spiele gegen Höslinswart, die, da kommt der Shorty her und so. Und ich habe gedacht so, was, wo ist das eigentlich? Der Shorty. Ja. So mit aller Welt, Kurzname. Ja, wir haben 3-0 gewonnen. Stark. War gute Stimmung gestern auf jeden Fall. Hast du auch eins gemacht? Nee, aber eins vorbereitet und sogar den Ball dafür erkämpft. Oh. Ich habe den Schuss geblockt, wenn ich es mal genauer erzählen soll. Ich habe den Schuss geblockt, habe meinen Fuß vorgestellt. Dann springt der Ball ziemlich weit weg, so 10 Meter. Der Spieler, der dann am Ball ist, hat nicht richtig kontrolliert gekriegt. Ich hole mir den Ball, drücke ein bisschen weg, wie es in der Kreisliga so üblich ist. Und dann stecke ich ihn eiskalt durch auf der Olli und der Olli macht ihn halt rein. Sehr gut. War gut. Seid ihr Streamteam im Tormechanismus? Nee, gar nicht. Nicht? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie das abgeht. Ich habe jetzt angefangen, weil ich jetzt versuche, so auf Apple TV Plus umzusteigen. Und da gibt es die Serie Ted Lasso. Und in der geht es ja um einen ehemaligen, oder ich weiß nicht, auf jeden Fall hat er eigentlich Footballmannschaften trainiert und geht jetzt nach England, um da eine Fußballmannschaft zu trainieren. Und hat halt keine Ahnung von irgendwas. Und da geht es halt in einer Folge darum, dass er sich halt irgend so einen Spielzug auch eigentlich designen, so wie man es eigentlich beim Football macht, haben sie da auch sich irgendwas überlegt, wie sie ganz genau an das Tor kommen, so 100% durch, aber so läuft es ja eigentlich nicht, oder? Nee, aber genau das machen wir auch im Training, so, ja, das Spiel steht ein Ball dahin, da lässt Klatscher und dann sprintest los, aber es funktioniert nie, also das, du kannst nichts im Trockenmodus trainieren, wie beim Football. Das beim Fußball auch so geht, das funktioniert halt einfach nicht. Weil sich diese Situation wahrscheinlich nie so ergeben wird. Ja, weil du einfach nie den Platz hast, weil der Gegner stellt dann halt den Raum zu, wo du hinspielen sollst. Ja, dann spielst du ihm halt den Ball. Nee, tust nicht, du machst was ganz anderes. Du tust im Training die Situation zu erschaffen, wie du es ja gern hättest, aber das passiert halt danach im Spiel nie. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Schwierig. Ja, und am Sonntag bist du auch herzlich eingeladen, wir spielen gegen David. Oh. Ja, gegen Abstetten. Ja, ich glaube, bis jetzt habe ich sogar noch Zeit. Wann ist das? Um wie viel Uhr? Oh, Mist, um mittags, nachmittags. Mittags, 14:30, 15 Uhr, sowas. Ja, guck ich mal, hier oder in Erbstetten? In Erbstetten, aber der Krischi hat sich's auch überlegt, glaube ich. Aber die sind je nach Wetter und Maren, meine Freundin, und Sabrina sind auch am Start, je nach Wetter. Ja, wäre geil, glaube ich. Ja, ich glaube, cool. Aber ich glaube, schon Bock drauf. Mhm. Sage ich auf jeden Fall mal zu hier offiziell, dann muss ich ja kommen. Ja. Aber ich hätte irgendwas, wo ich guck mal kurz rein. Nee, ist nicht so schlimm, aber ja, der Krischi war vor 2 Jahren schon da, aber da bin ich leider nur eingewechselt worden. So in der 60. oder so. Da hat er nicht voll meine volle Stärke gesehen, aber dieses Wochenende sieht es, glaube ich, gut aus. Der neue Trainer setzt, glaube ich, auf mich. Ja, ich setze dann auch auf dich, wenn ich da bin. Da wirst du richtig laut angefeuert. Ja, sehr gut. Da bringe ich so große Hände mit, wo ich dann über meinem Kopf zusammenschlagen kann, die dann ganz laute Klatschgeräusche machen. Ja, und so ein Drehrädchen-Ding. Genau. Ja. Das, wo man kennt, wo groß ist, aber nochmal doppelt so groß. Ja. Wo man mit 2 Mann auf dem Boden aufstellt und dann so schwingen muss. Ja, so viel zu groß. Muss ich nur noch organisieren, so ein Teil. Habt ihr auch dann so ein so wie so ein Torjubel. Ich glaube, im Stadion ist, ich war noch nie im Stadion, aber ich glaube, im Stadion ist es doch so, dass wenn dann jemand ein Tor schießt, dass dann so die Hymne von der Mannschaft kommt oder halt ein Lied, was die sich ausgesucht haben, so zum Ansporn. Kommt es bei euch ja, auch so? Ja, jede Heimmannschaft hat quasi so ihr Torlied und ihr Einlauflied. Mhm. Aber wir schießen so wenig Tore, dass man das gar nicht kennt. Okay, aber dann hat es nur die Heimmannschaft und die andere nicht. Nee, weil das ist ja ganz normal. Nee, ist ja überall so. Echt? Ja, okay. Also auch in der Bundesliga und so wird immer nur die Heimmannschaft Tore bejubelt. Und das Witzigste daran ist, wenn Fans im Stadion sind, egal wie viel es steht immer zu null für deine Mannschaft. Das heißt, wenn der Stadionsprecher nach dem Tor dann den Spielstand verkündet, so wie zum Beispiel beim VfB, wenn die es 2-4 geschossen haben, also die liegen 2-4 hinten, schreien die Fans trotzdem VfB Stuttgart 2, KSC 0. Immer, in jedem Stadion, das ist überragend. Ich glaube, wir hatten es heute auch in der Mittagspause von so Fußballgeschichten. Ja, einer, der halt im VfB zu allen möglichen Spielen nach Barcelona und Berlin und da in der ganzen, und nach, wo hat er gesagt, irgendwo in England oder Irland oder so war er auch unterwegs. Haben die da gespielt? VfB? Ja, dieses früher? Jahr? Nee, früher. Ja, wow. Früher. Es hat sich angehört, wie wenn es lang her wäre, aber er hat es so erzählt, dass es sich richtig geil angehört hat, dass die extra mit dem Bus da überall hingefahren sind und dann halt schon immer dicht waren, bis sie eigentlich da waren, weil der Weg halt echt weit ist. Logisch. So. Aber es hat sich schon irgendwie nach viel, viel Spaß und Euphorie angehört. Ja, ich glaube, das macht schon Spaß, aber es wäre, glaube ich, einfach zu viel. Ich glaube, es ist auch brutal anstrengend. Mhm. Und braucht auch viel Zeit. Und viel Urlaub vor allem, glaube ich. Das auch, ja. Ja. Naja. Naja, guck ich mal, wie es am Sonntag läuft, ob das annähernd an solche Geschichten rankommt. Ajo. Und dann gibt es auf jeden Fall die Woche drauf auch wieder ein Kreisliga-Update. Auf jeden Fall, wenn man gegen David spielt. Also, dann zücke ich mal mein iPhone. Und? Du hast gemeint, am Sonntag konntest dich nicht so gut an den Spielstand erinnern. Hat es irgendeinen Grund gehabt? Also, du kannst dich jetzt nicht mehr an den Spielstand vom Sonntag erinnern. Ja, jetzt weiß ich es wieder, weil ich am Sonntag gar nicht gespielt habe, da war spielfrei. So. Ich habe gedacht, dass der Abend so verheerend war, dass du dich daran nimmer dran erinnern kannst. Also tatsächlich, alkoholtechnisch war es gar nicht so verheerend, aber worauf du anspielen willst, ist natürlich der Super Bowl. Das war Super Bowl Sonntag. Ja, den wir auch schon groß angekündigt haben und auch empfohlen haben. Oh ja, das war... Und zwar gut. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Auf jeden Fall Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ja, ich habe so viel wie bei dem Super Bowl habe ich noch nie rumgeschrien. Also ich war so bei einem Spiel dabei, obwohl, keine Ahnung, das war jetzt nicht, also ich favorisiere schon die Mannschaft, also ich war für die Bengals und habe bei jedem Spielzug, der für die gut ausgegangen ist oder jeder Spielzug, der für die andere Mannschaft schlecht ausgegangen ist, habe ich eigentlich mitgeschrien. So, habe mich da wirklich dafür gefreut irgendwie, wenn da irgendwas geklappt hat. Ja, ich glaube, du wärst schon ein guter Stadiongänger. Ja. Ja, vielleicht sollte ich mir das echt mal überlegen. Ja, ja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit München, NFL-Spiel. Ja, wenn, dann würde ich mir schon ein NFL-Spiel angucken. Ja. Ich glaube, so wie ihr erzählt habt vom German Bowl, das war ein bisschen Larry, ja. Ja, da muss schon irgendwas aufkommen irgendwie. Ich weiß nicht, ich muss wahrscheinlich das Stadion auch irgendwie hergeben und halt die Fans dann noch dazu und das Spiel auch noch dazu. Ja, also Benny und ich, wir waren ja beim German Bowl vor 3 Jahren und dann waren wir dieses Season NFL in London. Ne. Da wir kurzfristig an Tickets gekommen sind und das ist natürlich eine Welt. Also ne. Da geht's ja richtig ab auch. Vorm Stadion Tausende von Menschen und überall Party und alles sind gut gelaunt. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, ich stelle es mir halt auch cool vor, dadurch, dass man mit wildfremden Leuten, weil ja alle irgendwie wegen dem gleichen Grund da sind, ist wie wenn man auf ein Konzert geht, weiß man, das sind laute Fans von der Band oder dem Künstler und dann hat man automatisch was einen verbindet und theoretisch könnte man mit jedem da anstoßen und sich wahrscheinlich irgendwie... hat man automatisch ein Gesprächsthema, weil jeder weiß ja, um was es geht. So. Und dann sind alle noch gut drauf, weil sie alle Bock drauf haben irgendwie. Und diese Grundstimmung macht halt schon irgendwie viel aus, dass man das, was abgeht, dass alles immer, dass die Stimmung halt immer am Limit ist oder hochgehalten werden kann. Ja, wir haben uns mit ganz vielen Leuten um uns herum angefreundet, die Plätze neben uns hatten. Und dann sind wir mit denen auch alle in eine Bar gegangen und so, haben weiter gefeiert und ja, so. Geil. War schon cool. Auf jeden Fall zurück zum Thema Super Bowl. Hat sie gefallen? War der Abend gelungen? Ja, der hat sehr gut angefangen, weil du überragendes Pulled Pork für uns gemacht hast. Ich habe mir auch überlegt gehabt, dass das Pulled Pork, wir haben es extra gefilmt, ja. dieser Pull-Effekt beim Pulled Pork haben wir gefilmt, und in dem Moment, wo ich filme, hätte ja auch alles scheiße sein können, aber du hast direkt schon gesagt, oh, ist geil. Ich hatte es so mit einer Gabel oder so auseinandergerupft, und ich habe das Video auch mit Absicht nicht in meinen Status reingepostet, weil ich gedacht habe, das Video kommt exklusiv in die Insta-Story vom Podcast rein und ist auch nur da zu sehen. Sehr gut. Ja, da müssen alle hingehen, weil genau, es sah schon richtig gut aus. Ich habe das Video selber noch nicht gesehen, ich wollte es mir noch schicken lassen von dir, aber nur über AirDrop. Ja. Ja, also wir haben das ganze Pulled Pork in einem Burger verpackt, aber ich habe auch ein paar Gabeln einfach so gegessen, einfach da ein bisschen Barbecue-Soße drauf, und es war schon perfekt, so wie es war. Also du hast ja auch mariniert gehabt davor. Genau, ich habe es einen halben Tag davor mariniert und eingerubbt, wie die Barbecue-Griller sagen. Und wie stressig war es auf einer Skala von 1 bis 10, das ganze... Also rein das Fleisch so hinzubekommen, wie es jetzt war? Tatsächlich gar nicht so stressig, weil du nicht so viel währenddessen machen musst, weil du tust das ja einmarinieren, das dauert 20 Minuten. Und halt mittags um 12 für 1 habe ich angefangen mit Kohle machen und dann ein bisschen smoken. Das macht halt schon Spaß, deswegen ist es gar nicht so stressig. Was musste man da smoken? Das Fleisch an sich wurde auch für Aroma nochmal geräuchert, oder was? Ich habe es für Aroma geräuchert, weil okay. das war der Trick im Barbecue-Forum. Im Barbecue-Forum? Geil. Ja, die haben gesagt, ja, pack's einfach auf den Holzkohlegrill, tu die Kohlen auf die eine Seite und tu da Späne. So, ja, so in der Art. Holzraspel. Ja, so, sieht aus wie Rindenmulch, ist so Smoke-Holz. Hast du es im Garten gefunden oder hast du es speziell gekauft? Patrick. Das ist ganz trockenes Holz, aber du tust eine halbe Stunde davor in Wasser oder in Bier einlegen, dass es ein bisschen Feuchtigkeit aufnimmt und nochmal besseren Rauch entsteht. Mhm. Und dann tust du quasi das Fleisch diagonal drüber in indirekte Hitze hinlegen, dass es quasi nur den Rauch abkriegt und ganz wenig Hitze, dass einfach äußerlich nochmal so ein bisschen so ein Rauchflavor annimmt. Ja, ich fand, man hat es auch leicht geschmeckt, wenn man so ein Krustenstück hatte. Ja, da hatte ich, glaube ich, gar nicht so viele. Ja. Oder wenn man vielleicht ein bisschen weniger Soße genommen hat, weil die hat es... Ja, die hat es natürlich übertont. Ja, genau. Ja. Ja, aber auf jeden Fall war... Ich bin auch zufrieden, und es war nicht so stressig, weil am Ende muss man eigentlich nur noch einmal das Fleisch wenden in diesem Topf und dann nur noch auf Temperatur gehen, sobald das Fleisch 95 Grad raus hat, einfach rausnehmen, fertig. Und wie oft musstest du Kohle nachlegen? Einmal. Also ich habe einmal die Kohle vom Smoken nochmal benutzt. Die habe ich auf diesen Topf und unter den Topf gelegt. Und nach 3 Stunden habe ich die Kohle nochmal gewechselt. Weil dann ging die Temperatur nämlich hoch. Okay. Ja. Und man hört auch so ein Köcheln in dem Topf drin, weil ich habe ja noch eine Flasche Bier reingelegt und dann, also nicht eine Flasche Bier reingelegt, sondern die Flasche geöffnet und den Inhalt reingeschüttet. So. Ja, war perfekt auf jeden Fall. Ja. Hat mich sehr gefreut. Es ging schon richtig gut los. Das heißt, selbst wenn später dann das Spiel richtig scheiße gewesen wäre, wäre das trotzdem ein geiler Abend allein schon wegen Essen gewesen. Auf jeden Fall. Muss ich noch Geld einkassieren. Oh ja. Naja. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel war ja gerade gut für den Abend, dass das Spiel nicht unspannend war, sondern es war eigentlich ein gut anzuschauendes Footballspiel. Man hatte viel Offense, man hatte gute Defense-Spielzüge, überall war Spannung drin. Halbzeitshow war okay. Ja, da sollten wir vielleicht auch drüber reden, über die Halbzeitshow. Ja, wir haben es ja schon angekündigt, war so Hip-Hop-mäßig. Ja. Es waren alle da. Plus eine Person, die vorher nicht angekündigt war, und zwar 50 Cent, der angefangen hat, wo er so kopfüber dranhängt. Ich glaube, weil der in dem Musikvideo von, das war doch In The Club oder was, Candy Shop? Das war In The Club. Und da hängt er doch ganz am Anfang auch kopfüber. Oh, bei dem Musikvideo bin ich leider raus. Ich glaube, das war so der Joke, wieso man das, und ich glaube, hat es auch gerappt? Nee. Ich bin immer verwirrt, weil ich sehe auf TikTok manchmal Videos, wo Leute das rappen, was sie gerade sehen oder machen, so als Parodie da drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das da gesehen habe, ob das quasi wirklich das war, was er gerappt hat, oder ob das so dieses Parodie-Gerappe war, was er gerade sieht und um mich rum tanzen Frauen und sowas. Ich glaube nicht, dass er das gerappt hat. Jetzt bin ich verwirrt. Auf jeden Fall war einfach 50 Cent da. Ich glaube, man hätte ihn nicht gebraucht, aber hat jetzt auch nicht geschadet. Und die Bühne war, hat es auch nicht ausgereizt, fand ich. Das waren so Würfelblöcke-Dinger nebeneinander gestellt. Und alles sollte, glaube ich, ein Haus sein oder mehrere Häuser aneinander. Weil unter denen drunter war ja so ein, wie so ein Teppich, der auf sich drauf Lichter hatte und quasi die eine Stadt oder eine Wohnsiedlung von oben dargestellt hat. Ja, so sah es ungefähr aus. Aber ich fand, klar soll es ein Haus darstellen, aber ich fand es sah eher aus wie ein Zug. Ja, oder so ein langer Partybus. Ja, weil ein Zug hat auch meistens nur auf einer Seite Türen und das ist wieder ein anderer Punkt. Weil man hat einfach nur von der einen Seite die Künstler gesehen, außer sie sind hochgefahren auf diesen auf diese Häuser drauf und dann hatten die auf der anderen Seite halt auch was von der Show, aber meiste Zeit war halt eher unten rum, auf dem Boden, auf dem Spielfeld und dann hatten die auf der Gegengeraden halt schlechte Sicht. Stimmt, ja. So, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber echt, das ist ein guter noch nicht. Punkt. Nee. Es gab richtig viele Memes auch, so, wenn du im Stadion bist und du sitzt auf der falschen Seite. Ja, auch ein bisschen enttäuscht waren. Stimmt, die standen auch nur auf einer Seite. Standen so Lowrider, ich glaube 4 oder 5 Stück, einfach weiße Autos, weiße Lowrider, Ami-Schlitten, sehr breit, sehr lang. Und da hat man eigentlich auch gedacht, die fangen wenigstens an zu hüpfen oder sowas, wie bei dem Snoop Dogg-Part von diesem Teaser für den Super Bowl-Halbzeitshow. Ja. Aber die haben einfach gar nichts gemacht. Das heißt, glaube ich, Leute drin, aber das war es dann auch schon. Ich weiß gar nicht, ob die gefahren sind. Die sind nicht gefahren, die sind nur rumgestanden. Das war auch alles, ich glaube, man hätte auch generell mehr alles machen können irgendwie. Was auch ein großes Problem war, fand ich, dass es einfach noch taghell war. Ich glaube, so Lichtshow generell cooler, wenn dunkel. Ja. Ja, und der Part von der Frau, der zweite Part war ein bisschen lang. Ja, die hat doch einfach, der hat keinen zweiten Part, die hat einen Mittelpart, vor allem in der Mitte, wo es eigentlich am meisten abgehen sollte, dann spielt halt die. Ja, die hat erst das eine Lied aus den 90ern gemacht, das jeder kennt von ihr, oder war wahrscheinlich auch das einzige Lied, das einzige Lied, was ich gekannt habe von der. Und danach hat sie irgendeins ganz lang gesungen, wo auch so ein bisschen die Fahrt rausgenommen hat, weil es so ein bisschen souliges Lied war und hat sie so ein bisschen rumgetrillert und das war dann eigentlich so, es hat so die ganze Euphorie ein bisschen gebremst irgendwie und danach, ich weiß gar nicht, wer danach kommen ist, da ging es ja dann schon wieder ab, ich glaube Kendrick Lamar, ja. Der hat auch geil angefangen und dann war es aber auch schon wieder vorbei, also irgendwie war es ein bisschen ernüchternd, es war nicht scheiße, aber es war auch nicht das, was man erwartet hat. Ja, da war zum Beispiel, keine Ahnung, Katy Perry war 10-mal geiler, würde ich behaupten. Ja, aber es war besser als Maroon 5. Okay. Ja, also es war so ein Mittelmaß. Aber ob es besser als The Weeknd war, weiß ich auch nicht. Das war auch schon ein bisschen fragwürdig. Ja, ich weiß nicht, der war halt so ganz alleine. Vielleicht waren die Erwartungen zu hoch, weil man sagt, das sind so 5 auch. Weltstars und so eine krasse Formation, wo man schon von lang her kennt und wo man weiß, dass die viel Gutes gemacht haben und dann, ja, waren die Erwartungen zu hoch? Wahrscheinlich war es eigentlich nüchtern. Vielleicht, wenn man es im Jahr anguckt, sagt man, oder wenn dann das nächste kommt, das wieder ein bisschen schlechter ist. Dann denkt man, so schlecht war es eigentlich gar nicht letztes Jahr. Vielleicht sollte man sich ja einfach nochmal geben mit gutem Ton. Ja. So ging es ja eigentlich los, dass erstmal gar kein Ton war. Ja. Es war schon Ton da, aber halt ganz, wie sagt man, wie ganz in der dumpf. Halle aufgenommen. Ja, genau. So mit so einem iPhone-Mikro in der Halle, ist von ganz weit weg ganz viel Hall und man hat eigentlich nicht klar eine Stimme gehört, aber der Dr. Dre stand schon da und hat ins Mikro reingerappt. Und dann war der Ton da, aber war versetzt. Ja. Also schwierig. Und sehr weit versetzt. Sehr viele Sekunden war der versetzt. Bestimmt so 10 Sekunden. Locker oder so. 10 Sekunden. Wenn nicht sogar mehr. Was Einzige, was gut war, dass sie das dann wieder, wo sie es wieder synchron bekommen haben, das hat man nicht gemerkt, dass das passiert ist. Das war irgendwie so sehr geschickt gemacht irgendwie. Das war nicht so abrupt, jetzt kommt nichts. Oder jetzt kommt so ein Hakler, sondern irgendwie so zwischen zwei Dingern haben sie es irgendwie wieder so reingeschummelt und dann war es wieder richtig. Und dann hat man gedacht, jetzt passt es doch wieder. Und dann war man selber überrascht, wo man gemerkt hat, dass es wieder richtig war. Ja, auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Ja. Und dann ging es los. Und dann ging es weiter. Ging es weiter und es ging auch richtig gut weiter. Ich glaube, da war direkt Touchdown und Interception. Genau, erster Spielzug nach der Halbzeit, Joe Burrow auf T. Higgins war es, glaube ich, 75 Yard Touchdown Pass. Auch richtig schnell so. Ja, erster Spielzug. Die fangen an mit dem Ball und dann direkt los. Ja, normalerweise fängt man an, ja, erstmal den Ball laufen, ein bisschen Sicherheit wieder auf den Platz kriegen. Nö, einfach das Ding weit brettern, gib ihm. Ja, und dann kam die Interception von Matthew Stafford, Quarterback von den Rams. Ich weiß nicht, ob es die getippte war, wo der Passempfänger quasi den Ball ein bisschen jongliert hat und dann ein bisschen Pech hatte, dass der genau in die Arme vom Verteidiger fliegt. Ich meine, das war die. Ja. Ja. Aber dann ist eine Weile lang nichts passiert. Ja, dann war es halt defense-mäßig, weil die Bengals halt einfach nichts aus ihrem Momentum gemacht haben. Aber es war auch der Zeitpunkt, glaube ich, wo viele Leute dann eingeschlafen sind. Weil da war es wirklich schon spät. Und wenn man sonst seinen gewohnten Tageszyklus hat und in seinem Rhythmus drin ist, dann wird man spätestens da müde, wenn nimmer so Rufi, wenn einfach ein bisschen hin und her geht. Dann kommt viel Werbung, weil es viele Wechsel gab. Und dann, ja, gibt es halt auch nicht mehr so viel Interessantes und dann schläft mal halt ein. Also ich glaube, ja, wenn Leute eingeschlafen sind, statistisch gesehen, dann auf jeden Fall da. Hat man ja auch einen. Hat man mindestens einen, ja. Also ich habe viele Augen zufallen sehen. Meine Augen haben, glaube ich, nur getränt, das war's. Weil die waren es, glaube ich, auch nicht gewohnt, so lange offen zu sein. Und mir ging es, glaube ich, gut. Ja, aber eingeschlafen oder so, Augen zufallen, dass sie schwer werden, das hatte ich nicht das Gefühl. Überraschenderweise, sonst habe ich da auch mal irgendwann gegen Ende kämpfen müssen, ein bisschen. Ja. Ja, und am Ende gewinnen die Rams. Leider. Das war schade, es war ein bisschen abruptes Ende. Ja, man hat einfach gehofft, so, ja, so Game-Winning Drive, wie man eigentlich sagt, eine Minute noch auf der Uhr, ein Timeout hatten die Bengals noch und dann Joe Burrow, denkt man, er führt sie runter zum Touchdown, hier große Fehde in der Endzone, aber... Ja, oder man hat gedacht, die machen wenigstens noch die 3 Punkte, damit es eine Verlängerung gibt. Ja. Und dann macht man sich nochmal ein Bier auf und setzt sich nochmal hin, dann geht es einfach weiter, aber so war es halt nicht. Es war einfach so eine falsche Entscheidung und dann war es auch schlagartig ruhig so bei uns. War so, okay, scheiße. Und dann, okay. Ja, vorbei. Es war so ruhig wie in L.A., wo sie die Super Bowl-Trophäe rumgezeigt haben. Ja. Auf ihrem Bus, da war auch nichts los. Also die Rams sind wirklich nicht so beliebt. Ja, es ist auch generell komisch, dann nachdem es aus ist, siehst du ja zum Beispiel von den Bengals nur noch ein paar Leute, aber ich glaube, die haben sich ziemlich schnell verpisst, oder? Ja, muss auch. Muss auch, willst du ja nichts anhören. Und dann kommen halt irgendwelche Leute und dann ist die Siegerehrung so ein Wischiwaschi irgendwie. Irgendwann torkeln oder laufen die halt dann hoch auf so eine Plattform drauf und dann wird halt zwischen den Captains die Trophy rumgereicht und Leute geehrt und dann... Ja, Roger Goodell, der Commissioner von der NFL, sagt hier, du bist der Head Coach, sag ein paar Worte und dann wird der Super Bowl MVP noch verteilt, der Most Valuable Player, der wichtigste Spieler. Ja, naja. Naja, aber insgesamt war es top. Ja. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder, ja, ich freue mich schon. Vielleicht holen sie es da, die Bengals. Meine Bengals. Meine Vikings. Bleibst bei deinen Vikings. Ja, die haben jetzt den Offensive Coordinator von den Rams als Head Coach. Ah, okay. Ja. Oh, interessant. Mhm. Warten wir es ab. Sehen wir dann im September. Sehen wir im September, ja. Ja, soviel zu dem Thema. So viel zum Football-Update. Jetzt können die Leute wieder einsteigen. Ja. Vielleicht hast du schon gesehen, ich habe ein neues Handy in meiner Hand. Oh, nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Sogar direkt mit so einer crazy Hülle, mit so einem Ring drauf. Ja, genau. Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal mit so einer MagSafe-Hülle. Ich habe ein iPhone 13 Pro in dem Sierra Blau, heißt das, glaube ich. Ne? Ja, mit so einer Hülle, die diese Magnetwirkung nochmal unterstützt, dass man einfach irgendwo hinpinnen kann, beziehungsweise die Ladefunktion unterstützt. Und da hast du auch direkt irgendwelche Gadgets geholt, dass du es auch sinnvoll nutzen kannst. Nee, aber ich lade ja schon immer induktiv. Aber nicht mit so einer MagSafe-Induktionsdings. Nee, aber ich glaube, das brauche ich fürs Auto, wenn es sowas gibt, muss ich mir mal schlau machen. Ich glaube, das ist auch ein sinnvoller Zweck, dass man da irgendwas Magnetisches hat. Ja. Und bist du zufrieden? Ich habe es erst seit einer halben, dreiviertel Stunde wirklich in Betrieb. Okay. Ich habe gestern Abend das Backup angefangen von meinem Alten und dann ging das die ganze Nacht, weil ich einfach nicht rechtzeitig angefangen habe. Mhm. War auch 55 GB groß oder sowas und bis das erstmal hochgeladen ist mit meinem alten Schinken da. Ja, und dann wollte ich es morgens schnell draufladen aufs 13, aber das hat dann auch ewig gedauert und bin ich heute noch mit meinem iPhone X rumgerannt und dann habe ich mich den ganzen Tag drauf gefreut. Heute Nachmittag ist es soweit. Das ist auch ein großer Schritt, glaube ich, vom 10 oder X aufs 13er, da hat sich viel getan. Ja, bedienungstechnisch ja relativ wenig, das weil nicht, du halt trotzdem diese Notch oben hast und kein Home-Button. Aber ansonsten ist halt mega flüssig. Ja. Ich feiere es hart, wenn ich Apps schließe und öffne und das ist alles so weich. So. Wenn du nur die Icons auf dem Homebildschirm hin und her wischen tust und, ja, dann, und wenn du dann wieder an ein Handy anguckst, dass das nett hat, dann kommt dir das vor, wenn es rumzappelt, obwohl es nicht wirklich scheiße aussieht, ja, aber die kommt es so falsch und komisch vor. Ja, ich lieb's. Sehr gut. Und Bilder sind auch überragend mit den neuen. Ja, habe ich noch nicht viel gemacht. Ja, Bilder und Videos. Das Video, wo ich, wo dann in die Insta-Story kommt vom Pulled Pork, vom Pullen vom Pork, das ist auch mit der Cinematic-Kamera gemacht. Und das sieht schon gut aus. Und da muss man sich eigentlich keine. Also, ich habe mir da nicht so viel Mühe gegeben bei dem Videomarker, weil einfach nur draufgehalten und geguckt, dass möglichst wenig Hände im Bild sind und sieht automatisch gut aus. Sehr gut. Ja. Ja, es war ein Aufwand, das an das iPhone zu kommen. Ich habe es bei Saturn bestellt am Super Bowl Sonntag, weil da war die Mehrwertsteuer irgendwie gesenkt. Ich weiß nicht, ob das fürs iPhone auch gilt. Ich war nicht so nüchtern. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja komm, ich bestelle es jetzt einfach. Das ist der Grund einfach, egal ob es klappt oder nicht klappt. Ich glaube, 1111 Euro gekostet, war glaube 50 Euro billiger als bei Apple direkt. Also okay, kann man mit leben. Und dann habe ich es bei UPS bestellt. Natürlich war ich die Woche, also nicht bei UPS, wird halt über UPS geliefert. Das ist so ein Reudig, ich weiß UPS. Ja, und dann haben die es versucht zuzustellen. Ich war nicht zu Hause, niemand war zu Hause. Also so ein Zettel im Briefkasten. Aber hattest du den Zettel? Ja, ich hatte den Zettel. Bei meinem kam kein Zettel. Ah, dann bist du richtig aufgeschmissen. Ja, dann hast du verkackt. Weil da steht dieser Code drauf und wenn du die Zustellung ändern willst zu jemand, den du weißt, dass der zu Hause ist, musst du die Nummer eingeben, um irgendwas bei den Zustelloptionen zu ändern. Aber wenn du nicht hast. Ja, gut, dass du sagst, Zustelloption. Ich bin dann draufgegangen, weil ich habe gedacht, ja, okay, dann lasse ich es halt an jemand anderes liefern, der zu Hause ist. Mhm. Am nächsten Tag wollte ich das machen, bin mit diesem Code auf die Internetseite gegangen, habe ich die Zustelloption ändern wollen über diesen Button, hier Zustelloption ändern, bin ich da draufgegangen, habe ich meinen Code eingegeben, habe ich sogar so ein Account erstellt bei UPS. Ja, musste ich glaube auch machen, so freudig. Und dann hing ich in der Dauerschleife, weil jedes Mal, wo ich diese Zustelloption ändern wollte, habe ich Code eingegeben und so weiter und so weiter und irgendwann war ich wieder auf der gleichen Seite von Anfang. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, auf jeden Fall ging es in meinem Fall nicht. Dann habe ich gedacht so, ja fuck, lass einfach mal die App runterladen, Apps sind meistens besser. Die App hat eine Bewertung von 1,8 Sternen von 5. Oh nein. So, habe ich gedacht so, ja, das ist auf jeden Fall besser. Da genau dasselbe. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es war auf jeden Fall was falsch. Ja, manchmal ist man es auch gar nicht selber, aber man denkt halt, aber man denkt halt, man macht selber irgendwas falsch, weil es einfach nicht klappt und dann macht man genau das gleiche nochmal und denkt halt, wenn ich es einfach nochmal mache, dann wird es schon klappen, aber eigentlich ist das ja auch eine verrückte Annahme, wenn man alles genau gleich macht und denkt, jetzt wird sich irgendwas ändern, das kann eigentlich selten der Fall sein. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, da steht eine Adresse drauf, wo ich es abholen soll, beim UPS Access Point in der Sulzbacher Straße in Backnang. Mm, ja, da war ich auch schon. Das ist so ein Klamotten, ja, so eine Schneiderei. Es ist eine Schneiderei. Und dann habe ich gedacht so, hallo, ich will mein Paket abholen. Ah, ja, das sind ein paar. Ja, war eine ganze Bude voll mit Paketen, die da einfach so rumstehen. Nee, nicht mit iPhones. So auf dem Boden, gell? So wild verteilt. Ja. Und dann will die auch nichts sehen. Du sagst einfach deinen Namen und du kriegst einfach das Paket. Ich habe nur Namen gesagt. Ich habe den Zettel da gegeben. Die hat es gesucht. Und dann hat sie gesagt, die war halb Russin. Die hat gesagt, schauen Sie selber da drüben. Und dann habe ich es selber gefunden, habe ich gesagt, ah, ich hab's, ja, okay, tschüss, ciao. Ich glaube, die 13 Pakete gehören alle mir. Ja, habe ich auch gedacht, so, okay, so fett Saturn-Bebber drauf, muss Technik sein, ja, gut, dass noch da ist. Ja. Ja, so viel zu dem Thema, UPS. Ja, schlimm, aber ich habe, was wollte ich vorher erzählen? Genau, ich habe auch was Ähnliches gehabt mit einer Seite diese Woche und zwar wollte ich mich jetzt endgültig von Spotify verabschieden, habe ich ja schon mal in der vorigen Folge gesagt. Als habe ich gedacht, ich habe das schon längst gekündigt, war auf der Seite drauf. Dann tust du einfach im Endeffekt, tust du nicht deinen Account löschen oder so, sondern sagst einfach, mein Abo-Modell wird jetzt auf das Free-Modell umgeschalten, weil du weißt ja nicht, falls du es wieder aktivieren willst, wären da sonst deine ganzen Playlists und alles weg oder Musik, die du gespeichert hast. Willst ja nicht drauf verzichten. Deswegen habe ich es gemacht, dann musste ich aber feststellen, ich glaube gestern oder vorgestern, nee, gestern war es, wurden wieder von PayPal was sind es, glaube ich, 15, 16 Euro oder so für das Familiendings abgebucht. Habe ich gedacht, scheiße, was ist jetzt los? Direkt mal beschweren und so. Dann habe ich gedacht, ja, bevor ich da anrufe oder eine Mail an diesen Support-Adresse schreibe, checke ich nochmal, ob ich es wirklich gekündigt habe, bin nochmal in meinen Account rein, steht dran, ja, Premium, keine Ahnung. Habe gedacht, jetzt gehe ich einfach nochmal, ich gehe nochmal auf Free-Modell jetzt wählen, also quasi Abo kündigen oder so, das heißt dann der Knopf. Und dann komme ich auf die nächste Seite und dann steht so dran, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie kündigen wollen? Sie haben in der letzten Zeit so und so viele Minuten, eigentlich steht da Stunden, Tage, Minuten, keine Ahnung. Bei mir waren es halt nur 15 Minuten, weil ich es halt nicht oft nutze. Stand das dran, dann musst du quasi ganz runterscrollen, wieder sagen, jetzt kündigen. Dann steht dran, ja, Sie sind in einer Familie, denken Sie dran, dass dann folgende Person auch kein Premium mehr haben. Mhm. Okay, muss ich auch nochmal bestätigen. Und dann kommt nochmal eine Seite, da wird gefragt, ja, was ist denn der Grund, wieso Sie kündigen? Und dann muss ich halt verschiedene Optionen auswählen, kannst du sagen, ja, mir ist es zu teuer oder ich habe keinen Bock mehr auf euch oder keine Ahnung, kannst du gerade in einem Fenster irgendwas reinschreiben und dann musst du nochmal und dann hast du es, glaube ich, geschafft. Also musst du dich durch drei Seiten durchklicken, bis es wirklich kommt und dann kriegst du auch eine E-Mail. Also eigentlich hätte ich schon stutzig werden müssen, dass ich beim ersten Versuch, wo ich nur einmal auf unten auf kündigen, der Knopf heißt auch jetzt kündigen oder sowas, aber ein bisschen irreführend, weil es ist noch nicht jetzt, es dauert noch zwei Seiten, die man durchscrollen muss, bis es wirklich gekündigt ist. Also hoffentlich war das jetzt der letzte Monat, wo ich das zahlen musste und dann habe ich das auch los. Kannst du es nicht einfach im App Store unter Abonnements kündigen? Ja, ich habe es quasi direkt über die Spotify-Seite abgeschlossen und da dann mein PayPal-Konto hinterlegt. Deswegen hätte ich so gemacht, dann da wirst du auch sogar erinnert. Das finde ich eigentlich ganz geil bei Apple, wenn du so Probe-Abos hast und so, dann kommt auch eine Benachrichtigung, dass jetzt dein Probe, das ist ja normalerweise nett, so normalerweise sollen ja Probe-Abos einen irgendwie catchen und dann irgendwie läuft es aus und dann wird automatisch das berechnet für den neuen Monat und dann denkst du, ah, jetzt habe ich es, jetzt bleibe ich halt auch dabei. Aber Apple macht es so, dass die dich, glaube ich, zwei oder drei Tage vorher erinnern, dass jetzt der kostenlose Part endet und wenn du es nicht haben willst, musst du es jetzt kündigen, ansonsten kostet es ab da und da so und so viel Euro. Ja, richtig, das ist gut. Sehr hohe Transparenz immer, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Meine große Abo-Kündigung. Gibt es eigentlich auch noch eine weitere Story da dazu? Ich wollte ja wirklich radikalen Schluss machen, habe mich aber so weder von Spotify jetzt verabschiedet wegen dem Problem, als auch von Netflix, weil da habe ich jetzt am Wochenende gedacht, ja, jetzt guck ich mal wieder einen Film an, war auf Just Watch, also so eine Seite, wo viele Streaming-Anbieter vereint und dann kann man anklicken, welchen man als Abo hat oder wie auch immer. Oder man sagt, lässt sich halt alles anzeigen und kann es auch nach aktuell beliebten Filmen sortieren. Dann habe ich ein bisschen runtergescrollt und dann bin ich über Don't Look Up gestoßen. Ein Film mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Wollte ich schon vor einer Weile mal angucken, habe das auch in einem Podcast gehört, dass es ganz gut sein soll. Beziehungsweise gibt es gespaltene Meinungen. Manche finden es ganz gut, manche ganz scheiße. Hab den auf jeden Fall angeguckt, fand ihn mega geil. Hab gedacht, ah scheiße, jetzt hast du einen guten Film angeguckt. Jetzt bist wieder so ein bisschen gehuckt, hast wieder ein bisschen Bock mehr auf Netflix zu gucken und wo ich ja dann schon in der App drin war, habe ich gesehen, dass jetzt The Office oder wie es übersetzt auf Deutsch heißt, was ein bisschen peinlich ist, das Büro, drauf ist auf Netflix komplett alle neuen Staffeln und ich habe bis jetzt immer nur bis zur sechsten Staffel geguckt, weil das sind die, die ich mir in iTunes gekauft habe. Und ich habe auch gehört, die siebte soll nicht so gut sein. Aber trotzdem, weil ich die jetzt schon zum dritten Mal geguckt habe, habe ich gedacht, jetzt kannst du es doch endlich mal da vervollständigen. Deswegen läuft jetzt das Netflix-Abo auch doch weiter, obwohl ich wirklich vor hatte, radikal zu kündigen. Und auch schon mich ein bisschen mit TV Plus angefreundet habe. Aber mal gucken, vielleicht ist auch nur ein weiterer Monat. Und dann soll ich warten auf Drive to Survive, die neue Staffel. Oh, stimmt, da geht's ja wieder los. Patrick. Okay. Netflix ist doch essentieller, wie ich gedacht habe. Ja. Wenn wir gerade beim Technik-Update sind, ich habe noch ein kleines Follow-up. Und zwar wurde ich aufgeklärt, wir hatten es doch mal vor 4, 5 Folgen oder so davon, dass mit den AirPods es nur geht, bei Apple Music dieses 3D-Audio zu nutzen. Ja. Komplett gelogen. Geht auch bei Spotify und allen anderen echt Musikabspielgeräten. Und zwar musst du einfach, wenn deine AirPods gekoppelt sind, wenn du rechts oben diese Einstellungen, diese Schnellfeatures runterziehst, ja, kannst du ja die Lautstärke anpassen. Da hältst du mit 3D-Touch drauf. Und dann gibt es unten eine Auswahlmöglichkeit mit 3D-Audio auswählen, nicht auswählen und sowas. Geht bei jedem Abspielmedium. Wurde ich aufgeklärt vom Zesche, das ist mein Arbeitskollege, der hat dieses Jahr ausgelernt und der ist jetzt auch Zuhörer. Sehr gut. Ja. Herzlich willkommen. Dass ich einfach in 2 Tagen alle Folgen gegeben. Also nicht alle, sondern du, die nur mit mir. Ab der Apple-Support-Folge. Mhm. Okay. Ja. Sehr geil. Ja. Ja, ich habe es, glaube ich, einmal durch Zufall bei der Google Drive-App gemerkt, dass es da auch so ist, dass du quasi, da habe ich immer Lieder reingepackt, um sie mir später anzuhören, also Sachen, die ich selber produziert habe. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es sich je nachdem quasi immer nach vorne gerichtet ist, wenn dein Kopf drehst. Du kannst es, also ich kann das nicht so räumlich abmischen, dass das mit dem Spatial Audio wahrscheinlich perfekt funktioniert, weil da kannst du, glaube ich, dich richtig austoben mit vorne, hinten und überall. Das geht dann bei normalem Stereo-Sound nicht. Und da ist mir das aber auch aufgefallen, dass es geht. Und ich wollte es aber eigentlich eher da ausgeschaltet haben. Vielleicht wäre das auch da gut gewesen, zu wissen, wie man es ausschaltet, weil das hat mich ein bisschen irritiert am Anfang. Ja, jetzt weißt du. Jetzt weiß ich es, ja. Ich glaube, es geht auch bei einigen YouTube-Videos. Ja, geht's auch. Aber da habe ich es auch nicht. Also beziehungsweise da wird es mehr oder weniger unterstützt. Du kannst aber dann auch so, dass es dem Handy hinterher, dann wenn ich das Video angucke und das Handy vor mir bewegt, dann bewegt sich da der Ton mit. So ist doch deine Idee, gell? Ja, genau. Okay. Ich glaube, so ist es bei ziemlich vielen Videos, auch wenn du irgendwo was im Internet anschaust, nicht auf YouTube oder sowas. Aber wie machen die das mit Musik? Weil da folgt ja die Musik nicht dem Handy. Bin ich jetzt Programmierer, oder? Nee, vielleicht hast du es ja ausprobiert, wenn Spotify genauso funktioniert. Ich habe nur Spotify schon ausprobiert. Und wir haben auch ausprobiert, wie man 2 Pärchen AirPods mit einem Handy koppelt. Ja, das habt ihr beim letzten Mal schon probiert gehabt. Ja, habe ich das erzählt? Du hast erzählt gehabt. Okay, war gut. War gut, hat geklappt. Wenn man weiß, wie es geht, ist ganz einfach. Sehr einfach. Wie bei den meisten Sachen. Ja. ja, ich habe mich letzte Woche? Ich glaube, beim Laufen habe ich mich an eine lustige Story aus meiner Schulzeit erinnert. Und zwar habe ich mir von einer Mitschülerin, einer Schulfreundin, eine PlayStation 2 mitsamt SingStar und allen SingStar-Spielen ausgeliehen, weil die war der krasseste SingStar-Fan, den ich gekannt habe oder glaube bis heute kenne. Und da gibt es ja auch schon richtig geile SingStar-Sachen. Hast du früher SingStar gezockt? Die Abklatsch-Version auf der Wii. Wie heißt die? Ja, ich glaube auch Sing It oder sowas. Sing Viereck. Einfach eine andere geometrische Form. Ja, habe ich dann gezockt und nach irgendeiner Zeit wieder zurückgegeben. Bin mit der zu ihr hingefahren. Ich glaube sogar meine Schwester hat mich gefahren. Ja, das war's. Meine Schwester hat mich da hingefahren, damit ich das abgeben kann. Und dann klingeln wir und da war ihr Opa dran. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen zur, ich sag jetzt mal keinen Namen, das ist nicht wichtig. Und dann ist die da und dann sagt er, ja, er holt sie. Und dann läuft er in den Gang weg und sagt da den Namen von ihr und sagt, das sind 2 Mädels für dich. Und um das zu erklären, wieso der mich für ein Mädel gehalten hat, es liegt daran, dass ich früher einfach lange Haare hatte. Und zwar, ja, ich kenne ein paar Bilder, die sind überragend. Bilder von mir. Ja. Aber trotzdem, den Schritt dann noch, mich als Mädchen zu erkennen, war in dem Moment für mich schon ein bisschen, ja, ich habe da so drüber in dem Moment nicht so lachen können. War es ein Gamechanger in deinem Haarbusiness? Es war, glaube ich, schon ein Gamechanger. Ich weiß nicht, wie lange ich die danach noch hatte, aber das ist auch eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, niemandem erzählt bis jetzt. Weil die schon ein bisschen peinlich ist. Ich glaube, es sah eigentlich rein objektiv betrachtet, sah ich, glaube mit langen Haaren auch nicht gut aus. Aber als Jugendlicher oder Pubertierender da, ist einem eh alles egal, was einem andere Leute sagen. Das heißt, selbst wenn mir jemand gesagt hätte, deine langen Haare sehen scheiße aus, dann wäre mir das, glaube ich, egal gewesen. Das haben bestimmt mehrere Leute zu dir gesagt, oder? Nee, glaube ich nicht. Echt nicht? Weiß ich nicht. Da ist man, glaube ich, nicht so direkt. Ich glaube, wenn, dann wird in so einem Alter, das einem, oder wird hinter einem, seinem Rücken darüber so ein bisschen gelacht und einen da ein bisschen verhöhnt. Und vielleicht haben da auch schon viele Leute gesagt, ich sehe aus wie ein Mädchen, aber das kriegt man doch mit, wenn über einen gelacht wird. Weiß ich nicht. So Die Kinder lachen die ganze Zeit über irgendwelche Sachen und machen sich drüber lustig. Ja, Kinder sind Assis. Kinder sind richtige Assis, ja. Ey. Aber der Trend geht wieder zu langen Haaren. Ich sehe es immer öfter. Ja, vielleicht muss ich die nur irgendwie anders, weiß nicht, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf lange Haare. Die sind viel zu stressig. Deine Frisur schon gut. Danke. Ich bin auch so froh, dass die sowohl gut aussieht, als auch die praktischste Frisur, die ich je hatte. Ja. Nicht so eine praktische Frisur. Ich muss morgens, manchmal gucke ich morgens nicht meinen Spiegel. Da merke ich, dass ich den ganzen Tag mich nicht einmal in irgendeiner reflektierenden Fläche gesehen habe. Und theoretisch, wenn ich irgendwie einen riesengroßen Fleck auf der Stirn hätte, ich würde das nicht merken, wenn mir das niemand sagen würde, weil ich mich einfach, weil ich keinen Mehrwert mehr daraus habe, mich im Spiegel anzugucken, manchmal, weil mir das dann völlig egal ist. Super. Ganz toll, Patrick. Und deine Körperpflege? Ja, ist auch nur Körperpflege. Ja, wow. Ja, eine kleine Anekdote hätte ich noch. Mhm. Und zwar war ich ja das Pulled Pork Fleisch holen am letzten Freitag. Und da war ich beim Kühnle unten in Eimersbach. Und vor mir war eine relativ große Schlange, bestehend aus zwei älteren Damen, so zwischen 60 und 70, schätze ich mal. Und die haben so getalkt und ich bin dann dazugekommen und dann waren die schon fertig mit Reden und haben sich dann einfach verabschiedet. Ja, ciao, wie auch immer sie heißt, Margret. Und dann sind die einfach gemeinsam in den Kühnle rein. Da habe ich gedacht, ja, okay. Okay, ja, ihr habt es verstanden, wie man Tschüss sagt, ja. Und das musste ich mir einfach aufschreiben, weil ich sowas halt mega witzig finde. Es ist auch, manchmal, das war das nicht sogar, wo wir uns dann verabschiedet haben beim Super Bowl, dann, und dann einer, und du hast sogar angefangen einen Tschüsskreis zu machen. Tschüsskreis ist gut. Du hattest einfach nur Bock auf Tschüsskreis, aber theoretisch hat mindestens die Hälfte von der Gruppe erstmal ein paar hundert Meter in die gleiche Richtung laufen müssen. Und wenn du dich dann so umschweifend von allen verabschiedest und dich umarmst und dann so allen eine gute Woche wünschst und danach merkst, okay, wir müssen eigentlich in die gleiche Richtung. Da fand ich es gut. Da fand ich es gut. Ja. Das ist aber genau das Gleiche eigentlich. Ja, aber in den Laden reingehen ist schon nochmal Next Level. Ist auch nochmal was anderes, ja, das stimmt. Das fand ich gut. Und sich dann da einfach nochmal grüßen. Du läufst einfach, es hat ja mehrere Schiebetüren, dann läuft der eine zu der einen Schiebetür und der andere zu der anderen, dann winkst du dir nochmal so zu. Ja. Das, den Move hätte springen müssen, das wäre cool gekommen. Und hättest du zweimal lachen können, wenn du das beobachtet hättest. wir haben uns entschieden, euch noch ein paar kleine und tagesversüßende Videos mit auf den Weg zu geben. Deswegen springen wir mal schnell in die Kategorie rein. Tolle TikToks jetzt für euch. Willst du anfangen? Im 3D-Audio übrigens. Wieso 3D-Audio? Springt hin und her. Ist nicht 3D, also, aber es springt hin und her. Ist cool, auf den Kopfhörer. Gell? Ja, ist cool. Nice. Ja, ich würde gerne anfangen. Ich habe, wie es von mir gewohnt seid, habe ich stumpfen Humor. Sehr gut. Und zwar handelt es sich bei meinem TikTok um tierische TikToks. Und zwar kriege ich gerade richtig viele Tiere, so Pinguine und Nashörner, wo so Synchronstimmen hinterlegt sind, aber diesmal nett. Und zwar ist dieses Mal ein Affe, der hinter einem Zaun ist, aber das ist kein Zoozaun, sondern irgendwo im Slum, so sieht es ungefähr aus, so vor Welblichhütten auf jeden Fall, ist der Affe da und hat so ein, wie so ein Geschirrtüchle in der Hand und steht an dem Zaun und der Mensch steht auf der anderen Seite vom Zaun und die spielen so miteinander und auf einmal klaut der Mensch dem Affe dieses Tuch und dann schaut der Affe in die Kamera so ganz verdutzt und so richtig so, wow, das hast du gerade nicht gemacht und dann ist er richtig ausgerutscht und hat sich das Tuch wieder gekündigt und das ist halt mega witzig. Ich glaube, ich habe also, das auch bekommen, das Video. Ah, richtig gut. Man kann ja jetzt glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist oder ob das erst noch kommt, dass man einfach seine Lieblings-TikToks seinen Freunden in die For You-Page schicken kann, ohne dass die es wissen. Das wäre cool. Ich glaube, das kann man jetzt, weil ich wurde vorhin, wo ich mein neues Handy eingerichtet habe, bei TikTok gefragt, ob die auf meine Kontakte zugreifen können, aus diesem Grund. Ah, okay. Vielleicht verpacken sie es mit dem dran. Grund. Nee, ja, es stand halt, ja, das war okay. Natürlich so. Aber ich habe gedacht, ja, okay, ich will das eigentlich. Das ist halt mega stumpf. Ich glaube, bin ich dumm, wenn ich die Kontakte preisgebe. Aber mir ist egal, wenn ich so, wenn sowas geht. Ich glaube, cool. Ja, ich glaube, wenn es das ist, was ich auch schon gesehen habe, dann ist es wirklich ein cooles Video. Es ist auch, man merkt, dass es ein cooles Video ist, wenn man es sich mehrmals anguckt. Und das war auf jeden Fall eins, das habe ich mir mehrmals angeguckt. Ja, sehr gut. Ich, in meinem Video, das sind mehrere Videos eigentlich. Ich muss mich noch für eins entscheiden. Aber tendenziell lohnt sich der ganze Kanal, weil der stellt immer Mitschnitte aus sehr alten Fernsehsendungen da, die Technik zu der Zeit vorstellen. Also sehr alte Technik, aber das Witzige ist, wie sie darüber prahlen. Also zum Beispiel in einem Video wird vorgestellt, was eine USB-Schnittstelle ist, weil es da quasi, er stellt den ersten Computer vor, der eine USB-Schnittstelle hat und zählt halt nur Daten und Fakten auf für Leute. Also selbst wenn du dir das jetzt anguckst und nicht so technikaffin bist, kannst du mit den Zahlen auch schon nichts anfangen. Aber damals war das halt so das Verkaufsargument, dass man 255 Geräte gleichzeitig anschließen kann. Hm. Aber leider gibt es ja nur diese Tastatur oder irgendwie sowas. Und es spricht richtig abwertend und stellt diese ganze Schnittstelle in Frage, dass die sich wirklich durchsetzt. Und das ist halt schon ganz witzig, wenn man das jetzt anguckt. Habe ich tatsächlich gesehen, auch mit dem USB-Port. Aber ich glaube, andere Videos werden davon auch richtig witzig. Ja, ich habe noch eins, wo viele Kameras vorgestellt werden. Das ist für mich als Fotograf eigentlich ganz witzig gewesen, weil ich das auch sehr so, da ist kein Zoom dabei und das hat 1,5 Megapixel und so und es wird halt dann so, werden richtig schlechte Sachen eigentlich miteinander, also so aus heutiger Sicht natürlich schlecht miteinander verglichen und auch wie die das alles, oder wie die auch aussehen, die sehen alle richtig scheiße aus. Oder in einem Video wird das Publikum gefragt, was es für einen DSL-Vertrag hat und wie viel sie dafür zahlen, dann zahlt er halt einfach irgendwie 60 D-Mark dafür und kann dann, keine Ahnung, 40 Stunden in der Woche, im Monat, glaube ich, sogar im Internet sein. Wow. Und dann wird er gefragt, ob er das schon ausgereizt hat. Und er sagt, ja, diesen Monat waren es 2 Stunden mehr und da hat jede Stunde nochmal 3 D-Mark gekostet. Und der ist auch richtig aufgeregt, der Kerl, dass er im Fernsehen reden kann. Ich suche mir das Beste davon raus und das kommt dann auf jeden Fall in Insta-Story. Und dann habt ihr den Kanal, der steht da, glaube ich, dann dabei und dann können wir den abchecken. Sehr gut. Sehr gut. Sind wir schon wieder durch, ha? Verrückt. Sind wir eigentlich schon so weit? Ich sehe es ja. Ja, ich glaube, so wir schlecht. Haben von vorne angefangen, also eigentlich müsste es passen, ja. Dann gibt es nichts mehr von dir. Doch. Echt? Ja. Jetzt hast du was vorbereitet. Nee, ich wollte nur sagen, kommt am Sonntag nach Abstetten. Ich schaue nochmal auf die Uhrzeit. Bis dahin kannst du auch noch deine letzten Worte sagen. Genau, also streicht euch schon mal den Termin an. Also den Sonntag, die Uhrzeit folgt gleich. Ansonsten bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig, euch eine wunderschöne oder ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Genießt die Zeit. Ich glaube, das Wetter ist nicht ganz so geeignet, rauszugehen, weil es euch da vielleicht ein bisschen wegwindet. Aber bleibt halt drin, macht es euch gemütlich, wartet ab, bis der Sturm vorüber ist. Und wenn dann die Zeit reif ist, es dauert noch. Nee, es kommt gerade Werbung, aber ich habe es mir gemerkt. Sonntag, 20.02. um 14.30 Uhr in Erbstetten. Dann kommt um 14 Uhr nach Erbstetten auf den Sportplatz und feuert einen Bubi an. Ich werde auch da sein und dann gibt es vielleicht ein kleines Carsten, so ein Gruß und Meet and Greet für euch. Wenn ihr eure Autogramme mitbringt, können wir die aussignieren. Das ist alles kein Problem. Genau, bis dahin. Oder ansonsten, falls ihr es dann nicht schafft, wünschen wir euch eine richtig gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder rein, beziehungsweise hört rein. Und wir sagen tschüss. Ade.